Einer der Britpop-Stars, der immer noch präsent ist, Blade, hier zusammen mit Mark B. mit Don't See the Signs von dem Sampler Word Lab. Britpop ist eigen, vielseitig und unberechenbar. Das wird auch die zweite Stunde hier im Soundcheck zeigen. Bis zu den Nachrichten jetzt noch ein Instrumental von Intense, ein DJ aus dem Good Looking Records-Stall von LTG Bukem, der eigentlich eher für Drum and Bass bekannt ist, aber auch seine Wurzeln im Hip-Hop hat.